fühle nichts. Ich bin hier. Ich fühle nichts. Ich bin hier. Ich fühle nichts. Ich bin hier. Ich fühle nichts. Ich bin hier.